Quält man sich noch? Man kann das nicht mehr, das muss noch so lange, ja, nur mal telefoniert und die E-Mail. Man muss sagen, ihr seht beide ziemlich frisch aus. Das sieht nur, weil sie frisch verheiratet sind seit 3 Jahren. Ja, Wahnsinn. Ja. Das riecht jetzt auch nicht. Botox. Ja, aber wie kommt das denn? Das ist Tiro, oder? Was? Ja. Das sind die Jeans. Die von deinem Vater. Nein. Ja, ja. Was? Der war immer so. Ich glaube, er hat sogar zugenommen. Rally, du hast zugenommen, ne? Was? Ich hab zugenommen. Nee? Abgenommen auch nicht. Ja, ja. Abgenommen, das hat damit nichts zu tun. Keine Frau zu Hause lässt einen auch ruhiger werden. Das könnte Zunahme bedeuten. Oh, hier mit Zunahme. Tsunami. Schmeichler. Schäkern sie schon wieder los. Das ist eben erzogen. Das ist nicht erzogen, das ist ein Charmeur. Ja, ein Charmeur. Ist doch nicht gut erzogen. Das hat aber keine gute Erziehung. Das ist einfach nur. Nee. Ja, weil da vorne eine Schlange sein könnte. Man lässt die Dame immer vor, damit die Schlange sie beißt. Auch beim Abgrund. Geht du bitte vor. Erste Hilfe leisten. Was? Erste Hilfe leisten. Erste Hilfe, ja. Geh bitte vor. Ja. Ihr könntet sauer werden da. Zu viel Sauerstoff. Es könnte auch noch wärmer werden. Was könnte es werden? Noch wärmer. So. Draußen ist mein Land nicht kühler. Ja. Kannst du noch wärmer werden? Du musst mich im Dirndl sehen. Meine weibliche Seite wäre ausgeprägt. Die holde Dirn. Man nannte ihn auch früher Dirne. Im Dirndell. Dirndell. Mit viel Klägern Töll. Im Dirndell. Jetzt kommt noch die SS. Was? Die SS sitzt. Ach so, ein bisschen Wasser kann ich auch mal trinken. So. Hast du etwa auch Geburtstag heute? Nein, nein, nein. Sind die Zwillinge wieder? Ich habe auch was zu trinken. Heute ist Sauftag. Wie ist das? Für Zwillinge? Zwei Brüste wohnen echt in meiner Brust, in meiner Seele oder was? Zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust. Ich dachte immer, zwei Brüste wohnen in meiner Seele. Passt doch auf. Morgens wird man wach. Hallo du, hallo ihr. Ihr da. Jetzt kommt der Dirndl wieder. Was hast du da reingesteckt im Dirndl? Zwei Brüste auch im Dreivierteltakt drin, so ein altes Volkslied. Ach so. Ich glaube, das hat mit was anderem zu tun. Das merkt man, was hier so passiert. Was hier so passiert? Ich glaube, nichts. Desto mehr man darüber redet, passiert gar nichts mehr. Ja, das kann man dann... Flachreden. So, Flachreden. Halt den, den Flachball oder was? Und nach vorne. Und über die Seiten. Ja, das Fußball war immer sehr erotisch früher. Ein Dorf gegen das andere, wer beim anderen einen reingekriegt, das war, als wenn man mit der Frau geschlafen hat. Daher kommt das. Das weiß gar keiner. Das war alles ein Männersport und der bei dem anderen einen Ball reingekriegt hat, hat die Frau einen reingekriegt. Also hat ihn beleidigt. Was? Als Trophäe. Nein, nicht als Trophäe. Das war so, als wenn er die Frau gehabt hat. Fast so gut wie. Nicht fast so, es war sogar besser. Warum laufen jetzt Hunderttausende zu diesem Sport dahin? Das ist alles, weil das ist besser als Sex. Den Ball reinkriegen. Wer kriegt schon sonst den Ball rein? Manchmal ist Frauenfußball so langweilig. Angela ist immer voll auf Draht. Das haben wir alle nicht mitgekriegt, ne? Was? Nee, es ist, ich verschleudere hier meine Juwelen. Die Kronjuwelen. Die Kronjuwelen. Angela. Liebesperl. Chinesisch. So, jetzt sind wir alle da. Wir haben nur auf dich gewartet. Jetzt mussten wir so lange Smalltalk machen hier. Nee. Lass es. Lass es jetzt auch bleiben. Ja, ja, dann ist vorne. Ich habe ja nasse Haare hier. Das hört sich auch ganz Schmolltalk. Schmolltalk. Das nennt man Beziehungsgespräch. Schmolltalk. Schmolltalk. Wenn die Frau mal schmollt, Mann kommt zu spät nach Hause. Schmolltalk. Komm du mir mal nach Hause. Zu Hause. Komm mir bloß zu Hause. Schon zu spät. Du sagst ja immer schon, zieh dich schon mal aus, ich komme gleich. Leg dich schon mal hin. Ich komme gleich. Zieh dich aus, leg dich hin. Ja. Das wird immer gerne genommen. Das ist der schnellste überhaupt. Zieh dich schon mal aus, leg dich schon mal hin, ich komme gleich. Die anderen muss ich noch wegbringen. Ja. Ich muss erst die anderen nach Hause bringen. Okay. Dom Dirndl. In Dirndl klappt das eher. Wir haben das jetzt Rezepte. Ja, wenn keiner eine Frage hat hier, können wir ja weitermachen. Oder hast du irgendwas? Nichts eingesteckt. Den Witz eingesteckt, was? Hast nichts eingesteckt heute? Nee. War das dein Freund gestern? Nee, ein Kumpel halt. Freund vom Freund. Ja. Kumpel. Ja. Der kommt aber auf jeden Fall nicht mehr wieder. Hast du es gemerkt? Der sagt doch nicht mehr als mein Freund. Das habe ich gemerkt. Ich glaube, er war nicht richtig. Er hatte doch andere Erwartungen, glaube ich. Ist jetzt auch nicht mehr dein Freund. Dann muss man länger dran arbeiten. Zweimal zu dir? Na, dann kann man Patienten verlieren. Oder Ehepartner, aber Freunde. Ja, gut. Prakash hat auch keine Fragen. Außer über Aktien. Auch nichts. Susanne. Hast du was von Ramana gelesen? Nee, ich? Nein, ich habe noch einmal was nachgelesen. Ich habe was falsch zitiert heute Morgen. Ah. Der Uwe Ambrose sagt nicht, dass Bodhidharma gesagt hat, mit dem Dharma, sondern er sagt, dass Bodhidharma den festen Glauben hatte, dass er von der gleichen Substanz ist wie der Kosmos oder wie die Wirklichkeit. Oder wie die wirkliche oder wahre Wirklichkeit. So übersetzt es Blofield. Blofield. Das ist auch ein Name, oder? Blofield. Blofield oder Blofield? Blofield. Ich habe Blofield verstanden. Die Substanz. Ja, also zumindest, ich glaube, der Bodhidharma würde sagen, die Substanz, die Essenz und ich sind nicht verschieden. Ja, ja, ja, so, genau. Ja, das hat er gesagt. Mhm. Also, nicht im festen Glauben daran, sondern voller Gewissheit. Ja. Aber Gewissheit, dass die Essenz und die Essenz von Sein und er in die Essenz von ihm und die Essenz des Seins im Wesen nicht verschieden sind. Ja. Das ist ja. Der Bodhidharma. Jetzt haben wir es. Gut. Haben wir ja fertig, ne? Ja, Jürgen, hast du was Neues mitgebracht? Oder haben dir irgendwelche Damen Aufträge gegeben? Aufträge? Ja, außer zu grüßen. Ja, nur zu grüßen. Nur zu grüßen. Ja. Sonst wissen sie, da ist nichts mehr drin. Ja, ich werde sie dann fragen in München, was das sein sollte. Ja, das hat sich kein Münchner hergetraut sonst. Nee? Normal sind ja ein paar Münchner mal da gewesen. Das stimmt, ja. Conny oder irgendwie. Zu teuer gerade. Ach, zu teuer. 100 Euro. Ja, Flug. Mit Corsair. Ja. Da fliegt doch kein Münchner mehr. Nee, er meinte das anders. Die fliegen nur mit Condor. Lufthansa. So. Schwitzerland. Uns gehört ja schon Swiss Air, also Lufthansa. Aber keine gute Idee. Was? Nach Swiss Air. Warum nicht? Weil sie dann immer noch dicke Verluste schreiben. Das ist doch gut für die Steuer. Du weißt gar nicht, wofür es gut ist. Die Verluste da geht von der Steuer in Deutschland runter, weil in der Schweiz hätten sie viel weniger Steuern bezahlt. Man weiß nie, was die fummeln, ich sag's dir. Nach vorne machen sie so ein Bild, und dann hinten, dann machen sie wieder ganz eine andere Geschichte. Glaub keinen Berichten von Börsenzeitungen. So, das war über die Börse. Kurze Abhandlung. Tja, mit zu viel Sauerstoff hier. Du wohnst sonst in Bochum oder wo? Ja, ist noch schlimmer. Schimanski. Das sind alle Schimanskis Freundinnen, die daherkommen. Currywurst. Was machen denn die Vegetarier im Ruhrgebiet? Gibt es auch vegetarische Currywürste? Stimmt. Und Veggie-Wurst. Und Veggie-Wurst. Ja, gibt es schon ganz viel jetzt. Sojawurst. Ja, genau. Soja, Tofu. Und dieses, wie heißt das neue? Ersatzfleisch? Scharke? Nee. Haken? Satan. Satan, ja. Der Satan ist überall. Dieser artifizielle Bruder, der geht sogar in eine Wurst jetzt rein. Satanwurst. Die Hölle der Vegetarier. In welche Hölle kommen denn die Vegetarier? Die denn zu Kompost gemacht? Oder werden die für die Nicht-Vegetarier gegrillt da? Besonders zart und frisch. Ja, merkt schon, wenn ihr keine Fragen habt, dann... Und mir ist doch noch eine Frage hochgekommen. Wie ist das gemeint bei Nesagadatta, wenn er sagt, ich hoffe, ich erinnere mich richtig? Ja. Na, das ist jetzt schon zu spät. There is no suffering at all, only joy of existence. Only what? Joy. Joy. Joy. Joy. Ich habe ihn wahrscheinlich auch nicht scheu. Und er sagt, look how everything clings to life and how dear existence is. Das war aber nur im Ich bin das oder I am that. Der Scheiß. Betont er nicht einfach nur den gegensätzlichen Aspekt, den du betonst? Nee. Also in danach hat er ständig darüber geredet, der Sufferer can drop. But the ocean of pain will remain. Das war seine letzten Jahre Aussage. Und hat immer gesagt, dass IMZ, wer hat den Scheiß überhaupt verbrochen? Wer das niedergeschrieben hat und publiziert hat, sollte an eine Wand gestellt werden. Wortwörtlich, oder? Also jetzt, also sinnbildlich. Wo hast du das denn gelesen? Ich sitze ständig im Bombay jetzt und rede mit den Leuten, die da saßen, die das letztes da 10 Jahre rumgesessen haben mit dem Vogel. Und ich finde es gut, jetzt werden mir viele Sachen klar gemacht, weil es gibt viele Scheiße, die in dem Ich bin das, also einem Satz steht. Da steht dann, you have to be serious, you have to be honest und all that. Der ganze Scheiß hat er nie gesagt. In Tamil heißt es das Gleiche für you have to be honest, when if totality decides, it will happen. Das ist das gleiche Wort was reden die da? Marathi? Marathi. Nicht Prakati, Marathi. Das ist verrückt, doch. Ich liebe das, weil da sind dann wirklich mal sagen, was. Ich sitze auch in der Buchhandlung, wo das IMZ da, der Publisher da, der Publisher. Das ist mal schön drüber zu reden, weil ich das immer gesagt habe. Wenn er das gesagt hat, hat er Scheiße geredet. Und dann haben sie gesagt, das hat dieser Gott. Ja, ist scheißegal, wer es gesagt hat. Scheiße ist scheiße. Wie kannst du das sagen? Unser großer Nisargada ist er, gerade deshalb. Ich glaube nicht, dass er es je gesagt hat. Genauso mit dem Klinging on to Tralala. Wer weiß, was er für ein Klingon gemeint hat. So ein Alien von Out of Space oder so. Nee, glaube ich kein Wort von ihm. So, das jetzt. Er hat immer gesagt, Mitgefühl ist nicht das, was du denkst, es wäre. Mitgefühl ist das Mitgefühl mit der unendlichen Qual des Seins. Überall im ganzen Universum. Das hält keiner aus. Und weil du es keiner aushältst, zerbricht der, der es auch versucht auszuhalten in dem Unaushaltbaren. Der verschwindet einfach da drin. Aber nicht in einer ewigen Ozean von Liebe da. Schmarrn. Wenn es wirklich ein Ozean von Liebe wäre, warum will denn jeder da raus? Ja, frage ich einfach nur. Warum ist jede Tendenz, jeder Sucher, jede Existenz möchte verschwinden? Aus diesem Ozean der Liebe. Hilf mir Gott. In den anderen. Was? In welchen anderen? Eben. In die Abwesenheit will er. Das ist die Grundtendenz. Jedes Ich denkt, ohne mich geht es mir besser. Und das weiß es auch. Weil der einzige Feind ist Enemy, hier, dieser Enemy. Und sobald der Enemy da ist, ist Feindesland. Zweiheit, Krieg, Sehnsucht, alles das. Wie soll das enden? Wie soll die Sehnsucht des Seins nach sich selbst enden? Damit wurde es ja bedeuten, es hat angefangen. Weil wenn es wirklich etwas enden könnte, bedeutet es, es wäre ja echt. Er könnte was enden. Also diese Vorstellung von Zweiheit, von getrennt sein, und die Vorstellung von Sehnsucht, von dieser Hölle von was immer, getrennt sein, die wird nie aufhören. Die ist genauso, das ist nun mal die Verwirklichung deiner selbst. In der Art und Weise verwirklichst du dich. Das gibt kein Entkommen. Liebe. Das ist die schlimmste Vorstellung, die man haben kann. Liebe. Das schlimmste Wort, was ich jemals gehört habe. Wieso ist das so schlimm? Ja, guck sie dir an, die ganzen Lebenden. Qualvoll in ihrer Leidenschaft brennen sie in ihrer Suppe. Ja, aber man geht ja davon aus, ein Kind braucht Liebe. Ach, man geht davon aus. Weil du denkst, du brauchst Liebe. Verschiebst du das aufs Kind drauf. Dein Selbstmitleid verschiebst du dann auf das Kind drauf. Ich brauche Liebe, also mein Kind braucht Liebe. Ich bin dumm, also mein Kind ist dumm. Also Kasper Hauser oder irgendjemand, der jetzt ohne jemanden aufgewachsen ist? Ja, der hat nie was von Liebe gehört, der brauchte sie auch nicht. Ja, was aber? Der hat nie was davon gehört, hat sich auch nicht beschwert. Aber auch viele Dinge nicht entwickelt. Na und? Meinst du, es ging ihm schlechter dabei? Ja. Viele Dinge nicht entwickelt. Keine Mutterliebe. Wenn du keine Mutter kennst, brauchst du den Scheiß nicht zu lieben. Was für ein Wahnsinn. Doofe Mutterliebe. Du wünschst dir sowieso nie geboren zu sein. Das ist dein einziger Wunsch. Und dann noch eine Mutter haben, das ist ja die Hölle. Ständig bestätigt, dass du aus ihr rausgekrochen bist. Und dann sollst du sie noch lieben, du weißt gar nicht wofür. Weil sie dich in die Hölle gebracht hat? Ja. Nein, aber ich denke auch, jetzt so im Kindergarten oder in der Schule. Im Kindergarten. Und wir können nicht immer die ganze Zeit scheiße reden. So. Klar können wir das. Hör einfach zu. Ach, dass er dann mal lieber zu Hause ist. Und wir sagen, ihr bleibt in der Schule. Das können die Kinder nicht sagen. Was? Das können die Lehrer nicht sagen. Warum können die das nicht sagen? Wenn sie es mal nicht mal sagen würden. Ein Job los. Dann würden wahrscheinlich alle da bleiben. Dann würden sie alle Spaß haben da in der Schule. Ja. Und nicht unter Qualen lernen da, was keiner braucht. Liebe. Sag mal, wie geht es zusammen, was du heute Morgen gesagt hast? Wir sind so 90% abwesend. Ja, wie du hast gesagt, in der Einheitserfahrung? Ja, abwesend. Das heißt aber nicht in der Liebe. Nee, ich bin jetzt beim anderen. Ach so, okay. Nein. Okay. Springen wir mal wieder. Ja, und gleichzeitig. Ja, ist auch eine Leichenerfahrung. Also ich habe dich heute Morgen schon gefragt, gibt es nicht eine andere Einheitserfahrung? Nee. Nicht eine Leichenerfahrung? Nee. Welche sollte das sein jetzt? Die eingerahmt irgendwo? Ja, ich frag dich. Ich bin ja neugierig. Vielleicht hast du ja irgendwas, was noch keiner irgendwann irgendwo und überhaupt nie gefunden hat und präsentierst uns jetzt das Wunder aller Wunder? Keine Ahnung. Ich bin immer bereit für alles. Ja, ich hatte die nicht, aber ich habe schon manchmal gedacht, wenn ich was gelesen habe, das ist was, was ich nicht kenne. Das passiert mir öfter auch. Nein, ich meine jetzt in Bezug auf diese Erfahrung, Einheitserfahrung. Ja, was haben die denn darüber gesagt? Was soll das denn sein? Ja, auf jeden Fall eine bleibende Erfahrung. Bleibende? Wenn das eine bleibende wäre, dann kann sie ja nichts. Dann kann das ja nichts Neues. Ist ja was Neues. Wie kann das was Bleibendes sein, wenn es gekommen ist? Es ist nichts Bleibendes, es ist eine bleibende Erinnerung. Ja, aber ist doch wieder Schmarrn. Dann reden sie von irgendeiner Erinnerung, die sie irgendwann mal hatten, in was? Es war einmal eine Erinnerung und da war mal was. Auf jeden Fall. Ja, jetzt frag mal hier, ob sich einer hier wie eine Leiche fühlt. Jürgen, fühlst du dich wie eine Leiche? Nee, bestimmt nicht. Ja. Alle Leichen sagen dir, nee, ich fühle mich nicht wie eine Leiche. Ich nicht, sagt die Leiche. Ich bin keine Leiche. Ich sehe vielleicht aus oder riech vielleicht. Ja, manchmal sehe ich wie aus. Sein Leichenschmaus. Nee, was ist die Natur einer Leiche? Die Natur einer Leiche ist manchmal und manchmal nicht. Die ist also nicht ununterbrochen. Das ist eine Leiche. Und das, was Wirklichkeit sein kann, kann nicht manchmal sein und manchmal nicht. Komm. Und es kann nicht etwas sein, was kommt und geht. Und Einheitserfahrung kommt und geht, egal wie sie schön sie ist. Genauso wie die Relativitätserfahrung kommt und geht. Alles kommt und geht. Wovon wir reden können, ist alles flüchtig. Alles Schatten. Alles Leichenerfahrung. Weil Leichen kommen, also gebären, also entstehen und vergehen. Und alles, was neu ist, ist auch sofort wieder alt und tot. Leben kann doch nicht manchmal sein und manchmal nicht. Oder wie? Und welches Leben muss eine Einheitserfahrung haben, damit es Leben ist? Nur ein relatives Leben. Das ist halt tot. Das ist eine Leiche. Jedes relative Leben ist schon von sich aus eine Leiche. Das sind dann Leichenerfahrungen. Egal wie einheit sie sind oder wie schön sie sind oder wie. Was auch immer sie sind. Und was ist mit deiner Implosion und Explosion? Auch eine Leichenerfahrung. Ja, alles. Egal, also die Implosion, die neu ist, und die Explosion ist im Bewusstsein. Wir können überreden, das Bewusstsein von einem relativen Bewusstsein zum kosmischen wird, indem es implodiert oder explodiert. Aber es ist immer noch eine Leiche, weil das ganze Bewusstsein ist eine Leiche. Und ich bin ja auch nicht der Erste, der sagt. Und was ist, wenn ein Mensch gestorben ist? Dann ist eine Leiche gestorben. Ja, was bleibt übrig? Leiche. Oder was? Leiche? Würmer fressen Nein, Leiche. Nicht die Leiche, sondern ach so. Da war doch vorher nichts. Was soll da übrig bleiben? Selbst. Welches Selbst? Das ist immer das war auch ohne, das ist auch mit und ohne Leiche. Da stirbt doch nichts für das Selbst. Für das Leben ist auch nie was geboren. Was soll denn da sterben? Nee, es stirbt nicht, aber es ist ja dann nicht mehr mit dem Körper. Mit welchem Körper war es denn jemals verbunden? Meinst du, dein Selbst ist mit dir verbunden? Wie viel Selbst hast du denn? Ja, dann müsste es ja zwei Selbst geben. Ein Selbst, was mit dem Körper verschieden ist vom Selbst und dann mit dem Körper verbunden ist. Eins, was sich während des Lebens mit dem Körper identifiziert. Ja, aber welches soll das denn sein? Das Gleiche ist immer eins. Das soll identifiziert sein mit dem Körper? Dann müsste es ja wieder zwei geben. Ein, der sich identifiziert mit etwas anderem. Wie soll das denn gehen? Du schaffst ständig Zweiheit. Körper ist kein Selbst, sondern das Selbst ist irgendwas anderes. Oder wie? Der Körper ist einfach nur ein Schmutzfänger, mit dem sich irgend so ein Selbst als Schmutzfänger mal und der Schmutzfänger fängt jeden Schmutz auf und ist halt ein schmutziger Fänger. Schmutzfänger, nennt man Schmutzfänger. Leichenbestatter. Nee, alles, was man sagt, schafft Zweiheit, das weißt du. Egal. Wenn der Körper stirbt und was passiert dann, dann ist natürlich schon wieder Zweiheit, weil dann scheinbar im Körper war etwas, was dann immer noch übrig bleibt und dann sich fortsetzt. Ja, was soll das sein? Das ist so, wieder eine Vorstellung, sag ich doch gerade. Man stellt sich was vor. Jeder hat eine andere Vorstellung. Ich habe es noch nicht gut verstanden, was nicht stimmt. Es stimmt alles nicht. Alles, was man sagen kann, stimmt nicht, Gott sei Dank. Meinst du, das, was ich sage, stimmt? Meinst du, ich habe den Anspruch, dass was ich sage, stimmt? Du weißt doch, ständig erzähle ich was anderes. Morgens das und abends wieder das Gegenteil. Und zwischendurch noch viele andere Sachen. Das Methode. Das ist eigentlich die Übung hier. Es gibt hier nichts zu lernen. Es gibt doch nur was? Das lebendige Wort, es hat keinen Nutzen. Es hat gar keine Notwendigkeit von Wahrheit. Ob es jetzt so ist oder nicht, es interessiert kein Schwein. Es muss doch nicht so sein, wie man sagt. Es wird nie so sein, wie man sagt. Es geht doch hier um die Freude des Sprechens und nicht um dann eine Wahrheit zu finden, mit der man nach Hause geht und der man ständig festhalten muss. Ich habe jetzt die Wahrheit gefunden, muss ich aber mich richtig dran festhalten und ständig verteidigen. Das nennt man bei der Stange bleiben oder Stange halten. Die Wahrheit, die dich dazu bringt, dass du sie festhalten musst, ist so eine scheiße Wahrheit. Aber ist das denn so, also irgendwie sagst du ja, dass Sprache, also weil Sprache da ist, das Wort ist Zweiheit da. Würdest du vielleicht propagieren, dass wir eher so in Silence gehen sollen? Wer das gern möchte, soll zu Hause bleiben. Ich mache hier eine Performance und zeige, dass das, was Silence ist, der Frieden, kein Verlangen hat nach Schweigen. Da muss nichts geschwiegen werden. Es ist das, was Frieden ist, mit und ohne Scheiß reden oder nicht reden. Es kümmert es gar nicht. Es kann nicht gestört werden von Reden oder es kann nicht erzeugt werden durch Nichtreden. Es ist vollkommen unbedingt von Anwesenheit von einem Quaker hier oder Nicht-Quaker. Das ist sozusagen der Hintergrund. Ja. Es ist weder der Hintergrund noch der Vordergrund. Okay, ich weiß schon. Der Mann aus dem Hintergrund. Und wenn der Hintergrund mal nach vorne tritt, dann bringt er den da vorne um. Der dritte Mann. Na, ich dachte vielleicht so die Silence so als Hintergrund raus. Ja, ich weiß. Das ist der allgemeine Vorstellung, dass man im Hintergrund ist da die Ruhe und da vorne spielt das Leben. Und dann weiß man nicht, bin ich jetzt lieber da hinten, wo es langweilig ist oder vorne, wo es los ist. Ständig schizophren. Eigentlich möchte ich ja meine Ruhe haben, aber ich stelle mir die Ruhe so vor, da ist nichts los. Da habe ich Angst vor. Langweilt es mich. Und hier vorne ist was los, aber hier quäle ich mich. Hier leide ich, aber da hast du die Vorstellung, ich leide noch mehr, weil nichts los ist. Dann bleibe ich doch lieber hier. Das ist die Natur von einem Sucher. Weil er sucht so angestrengt, weil er die Angst hat davor, dass die Ruhe ihn mal erwischt. Irgendwann. Er hat mehr Angst vor der Ruhe als der Weihnachtsmann vom Osterhasen. Weil wenn der Weihnachtsmann den Osterhasen trifft, dann fällt Weihnachten und Ostern zusammen und dann ist Sense. Dann gibt es keine Feiern mehr. Ja, was wolltest du jetzt? Ich habe gerade gedacht, wenn es jetzt kein individuelles Selbst gibt, das sich in uns verwirklicht und das wieder. Weiß ich gar nicht, ob es das nicht gibt, das gibt es wahrscheinlich auch. Mein Kopf schnappt. Ja, warum soll es das nicht geben? Kommt nicht mal, ne? 3 Meter? Und ja, scheinbar hat er was verstanden. Das ist gefährlich. Ja, dann hat es selbst halt genauso wie wir das am Reden haben, einfach eine Lust halt. Das Selbst hat keine Lust. Warum soll das Lust haben? Das redet einfach. Das braucht doch keine Lust. Das braucht doch keine Lust zum Reden. Ich bin ein gesprochenes Wort eines Selbsts. Du bist ein gesprochenes Wort. Jetzt bildest du dir aber was ein. Jetzt bildet er sich ein, er ist ein gesprochenes Wort des Selbst. Zumindest bin ich dann etwas. Vorher dachte ich, ich war fast gar nichts, aber jetzt bin ich zumindest noch ein gesprochenes Wort. Bei vielen nuschelt es nur. Da kommt der Name gar nicht zustande. Da hört man kaum, wenn es ausgesprochen wird. Gurt anlegen. Was ich bin, nicht Kurt. Schnall dich an. Schnalle. Schnalle, ich bin keine Schnalle. Ich bin das gesprochene Wort. Aber das selbst sagt ständig Schnalle zu mir. Ich bin doch keine Schnalle. Sollst dich anschnallen. Es könnte ein bisschen turbulenter werden. Was ist denn eigentlich so mit so einem Typen wie Eckhart Tolle, der praktisch in dieser wohligen Suppe sitzt? Wohlige Suppe sitzt? Der ist von der Parkbank gefallen. Freude. Der grunzt immer so schön. Der grunzt immer so schön. Eine Sau in ihrem eigenen Mist. Der macht immer Kuchen. Brauer auf dem Raum. Auch wenn das Wort nicht so fürchtet. Dein echter Name ist Ulrich Tölle, weißt du das eigentlich? Nein. Ich finde das besser. Ulrich Tölle. Die Power of Now. Tölle überhaupt, ne? Das gehört ja mit Töle oder so. Ein Hund, wohlig in seiner eigenen Suppe. Der weiß wenigstens noch was, irgendwas hin, sozusagen. Ja, also. Da würde ich jetzt hingehen. Ich bin jetzt hier. Kann man noch an der neuen Herde arbeiten? Ich habe nur die faulen Säcke hier. Mich schreckt sein Verlunder. Weil das schreckt die alle ab hier. Sobald die was von der neuen Herde hören und du weißt zwar nicht, du arbeitest aber auch dafür. Will schon wieder uns einer ins Arbeitslager stecken. Das ist so ein Deutscher wieder, der müsste drüber stehen, Arbeit macht frei. Eckhart, der neue Hitler. Die neue Erde. Faschismus voran. Arche Noah. Das ist Faschismus. Er weiß besser, wie es sein soll. Und die Welt, die Human Consciousness, das Menschenbewusstsein muss transformieren, transmutieren in einen höheren Zustand. Der sagt eigentlich jetzt alle, ihr seid alle scheiße. In eurem Scheißzustand. Bevor ihr nicht transformiert seid, rede ich mit euch gar nicht mehr. Aber er sagt es nicht direkt. Du sagst Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was? Du sagst ihm, ja, er sagt, das, was du sagst in der Umkehrung, in dem man. Ich sage, ihr seid Scheiße, ihr werdet Scheiße sein und ihr werdet in Scheiße begraben. Ja, das ist so eine klare Aussage. Ja, da weiß man, wo man dran ist. Ja, das ist ja, was man hat. Das andere verspricht ja noch irgendwas nicht scheiße ist. Das lässt dich scheiße fühlen. Weil du kannst nur scheiße fühlen, wenn etwas nicht scheiße ist. Dann fühlst du die Scheiße. Wenn alles immer scheiße ist, fühlst du gar keine Scheiße mehr. Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen. Das finde ich ganz gut. Klar, mit der Scheiße. Wisst ihr? Geht doch. Aber das ist das Prinzip. Wenn alles scheiße ist, gibt es sie nicht mehr. Ja. Aber wenn du eine sagst, das hier ist ja scheiße, aber da gibt es irgendeine Möglichkeit, aus der Scheiße rauszukommen, dann spürst du die Scheiße, geht doch. Weil allein, weil es etwas anderes gibt, was nicht scheiße ist, ist das hier wirklich scheiße. Dann schmeckst du sie schon auf der Zunge, jeden Tag, beim Wachwerden. Schon wieder Konzept. Alles zum Kotzen. Aber allein, weil du denkst, irgendwann hört es mal auf. Der Scheiß. Ich will mich gerade momentan so, seit ich jetzt hier bin, bin ich bei einer Entrümpelung. Also ich werde entrümpelt sozusagen. Hier gibt es Rumpel, Dumpel. Der Rümpel wird. Der Rümpel, Rumpel. Das ist doch der Flohmarkt hier überhaupt. Und die Scheiße auf. Aber normalerweise ist recht. Trödler treffen sich und wollen gegenseitig ihren Trödel verkaufen, den sie nicht mehr haben wollen. Und jeder sagt, aber hier, das ist aber noch gut. Das sind auch Eckhart Tolle und die sitzen, das sind auch die Obertröger, die wollen dir was verkaufen, was keiner braucht. Sie selbst noch niemals, wenn man ihnen richtig zuhört. Weil die sind ja schon jenseits. Eigentlich brauchen sie es ja nicht mehr, sie sind aber die Bodhisattvas, die jetzt, bevor alle Wesen nicht erleuchtet sind, gehen die nicht weg. Die gehen den Wesen auf den Nerv, bis nichts mehr läuft. In welchem Wesen? Dem deutschen Wesen? Dem deutschen Wesen. Am deutschen Wesen werden wir alle verwesen. Ich bin an der Weser groß geworden, ich weiß, wovon ich rede. Da ist man von vornherein verwesen. Die gewesen sei es. Nee, jede Art von Hoffnung ist Teufelswerk. Das wissen wir. Nur in der Hölle gibt es eine Zukunft. Und nur in der Hölle gibt es eine Hoffnung in der Zukunft. Und wo Zukunft ist, ist auch Vergangenheit und Gegenwart. Dieses Jetzt, und das ist immer Hölle. Es kann ja nur ein Jetzt geben, wenn es auch das andere alles gibt. Also wenn man das Jetzt bestätigt, dass es das Jetzt gibt, dann gibt es auch alles andere. Dann ist das der Anfang von Falschheit, der ist auf alle andere Falschheit bestätigt. Wenn das noch eine Kraft hat, also eine Kraft hat, dass du sie brauchst vielleicht, oder dass das Jetzt dir helfen könnte. Oh Gott. Jetzt geht's aber los. Aber du sagst du selber, dass es Vergangenheit und Zukunft gibt, aber das zeigt gar nicht existiert. Es gibt, klar gibt es das. Im Traum gibt es das. Ja, haben wir. Es gibt es, aber gibt es nicht. Du musst eine Paradoxie draus machen. Okay. Wenn du sagst, es gibt es nicht, es gibt nur, dann bestätigst du ja, dass es wirklich gibt. Wenn man sagt, Gott gibt es nicht, dann bist du der Einzige, der an ihn glaubt. Also alle sogenannten Atheisten sind die besten, größten Gläubiger. Also alle, die sagen, es gibt keinen Gott, die glauben wirklich dran, dass es ihn nicht gibt. Dafür muss es ihm erstmal geben, dass es ihn nicht geben könnte. Und da glauben sie fest dran. Ist total bescheuert, ne? Ich sage immer inzwischen, praise the Lord, just in case. Das ist am besten. Und zwar, könnte ja sein, wen kümmert's? Also, dank dir, aber auf alle Fälle. Nicht verscherzt. Könnte ja sein, wer weiß. Das ist so eine Versicherungsmentalität, ne? Nee, ist einfach. Passiert, oder falls es ihn gibt. Ja, aber lass es ihn geben oder nicht. Just in case. Macht's was. Es gibt ihn oder gibt ihn nicht. So what? Also, just in case, praise the Lord. Damit es überhaupt etwas nicht geben kann, muss es es erstmal geben, damit es nicht geben kann. Genauso, damit es, du sagst, es gibt den Schul, dafür muss es den Schul auch nicht geben. Form ist Lehre, Lehre ist Form. Pam, pam, pam, pam. Ja, ich denke, wir sind im fortgeschrittenen Seminar. Ganz von vorne. Aber wie kann das mit der Liebe dann nicht so? Was? Ja, weil es Liebe gibt, gibt es sie nicht. Gott sei Dank. Aber du hast schon gesagt, die gibt es nicht. Ja, und darum gibt es sie. Eben. Ja, und darum gibt es sie nicht. Das ist eine Vorstellung, das ist alles. Die Verneinung bestätigt man es. Ja. Aber die andere Seite auch. Die andere Seite auch. Aber es bringt, macht doch nichts. Beides ist scheiße. Wenn es ihn gäbe, wäre scheiße, wenn es ihn nicht gäbe, auch. Macht's was. Wer muss es überhaupt wissen, ob es es gibt oder nicht gibt? Macht es dich mehr oder weniger, wenn es ihn gibt oder nicht gibt? Hast du dann Vor- oder Nachteil, ob es ihn gibt oder nicht gibt? Wen kümmert es überhaupt? Eine Frage, würde das Leben sich darum kümmern, ob es einen Gott gibt oder nicht gibt? Oder gibt es einen Gott nur für einen kleinen Angsthasen, der morgens wach wird und dann einen Gott sich vorstellt? Und ist Gott nur aus Angst entstanden? Angst, möglicherweise Gott, wo es ihn gibt, schafft er sich selbst einen Gott so als Seelentröster. Also Gott schafft sich selbst einen Gott, damit er nicht alleine ist, der Arme. Das ist lauter Notwendigkeit. Könnte alles sein, ne? Vielleicht ist Gott der Arsch, der sich selbst einen Gott schafft und dann ihn wieder abschaffen möchte. Und dann sagt, es gibt keinen Gott. Was hat Nietzsche gesagt? Oder es gibt keinen Gott. Und was hat Gott gesagt? Es gibt keinen Nietzsche. Wer hat recht? Der eine. Also wovon können wir nur reden? Über Konzepte. Und damit wir überhaupt über Konzepte reden können, müssen wir sein. Und du kannst dich nicht anders realisieren oder erfahren als in Konzepten. Womit habe ich das verdient? Ständig. Das ist ja dann immer nur so eine Ja, so eine partielle Realisation, ne, in Konzepten. Da kannst du dich ja mal so zum Teil realisieren. Das ist ja nicht allumfassend. Ne? So, das nennt man Ersatzteillage. Realisation. Man nimmt zum Ersatz für das, was man ist, gerade mal so ein neues Teilchen, neues Auto, was man denkt, das macht man einem wieder zufrieden. Genau wie die Erleuchtung. Ist so ein neues Auto. Fahre ich mal ein bisschen und bevor ich merke, dass es auch nichts bringt, dann springe ich weiter. Naja, ich meine, die Erleuchtung, die denkt man ja eher so, das wäre so das Ultimate. Ja, ist auch ein neues Auto. Ein Auto, was man nicht mehr braucht. Ja, genau so. Volle Garantie. Ja, aber bis ans Lebensende. Das Auto hält dann immer das Auto, was ich nicht mehr brauche. Das ist auch eine Vorstellung. Überhaupt ich dann. Ich habe dann ein Auto, was ich gar nicht mehr brauche, weil es das gar nicht gibt. Und mich eigentlich gar nicht gibt. Das hält dann für immer. Brauche ich auch nicht zur Werkstatt, keine Inspektion. Eine Wahrheit, die für immer hält. Vielversprechend, ne? Aber es sind alles Promisse. Promisse. Also es ist alles zum Vermissen. Alles eben, in allem dem vermisst du dich. Und das Vermissen halt wird nicht aufhören. Sobald du bist, vermisst du dich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sobald du dich kennst, vermisst du dich als das, was dich nicht kennt. Instantly. Sofort. Und alles, was in dem Moment, wo du dich kennst, ist, ist scheiße. Nämlich vermissen. Mist. Alles Mist. Immer Mist. Da sind wir wieder im Mist. Wie ist genau von Misti, Misti, Misti, Misti. Da haben wir so ein Mysterium. Ich bin ein Mysterium. Ich drehe mich in meinem eigenen Mist um. Ich bin ein Mysterium. Passt gut. Ich bin ein Meister des Mysteriums. Ich bin der Mist, der sich in den Mist umdreht. Ich bin ein. Wie Christa, dreht sich auch ständig um. Wenn sie schläft, kann sie ruhig liegen. Aber sobald sie wach ist, dreht sie sich. Ich darf ja nicht mehr schlafen. Du schnarchst ja auch immer. Was ist, wenn wir mal überlegen, was ist schlimmer? Du dich umdrehen und Geräusche machen oder dich hinlegen und schnarchen? Was ist schlimmer? Tja, wir werden uns dann noch entscheiden müssen. Ja, ich muss mich doch irgendwie halten. Nimm noch ein Kissen. Du setz dich aufrecht hin. Gisela, nimm dir ein Beispiel an Gisela. Wie eine Eins. Sitzt der auch auf dem Stuhl? Ja, das könntest du vielleicht auch mal üben. Guck, jetzt ist Prakash auch auf die Horizontale. Bleib nicht, ob das gut geht. Ob das noch gut geht? Wenn du dann anfängst, die Säge rauszuholen. Ich weiß schon, was dann kommt. Na gut, so wo waren wir nochmal? Mysterium. Mysterium schneiden. Ignorant. Drückst du dich dann immer so aus, weil das gibt es das ja nicht, weil es einfach mal da ist und wieder verschwindet? Ne, ich drücke es aus, sobald du da bist, ist alles Mist. Wenn du weg bist, kennst du gar keinen Mist, noch weder dich selbst noch Mist. Also jede Nacht im Tief-Tief-Schlaf, in der Abwesenheit, beschwert sich keiner. Vermisst du dich auch nicht, gibt es auch keinen, der dich vermisst. Weil sobald du morgens aufwachst, fängt sofort das Vermissen an. Also du realisierst dich in der Abwesenheit, das ist ziemlich angenehm. Du weißt gar nicht, da gibt es gar keinen, der was braucht oder was angenehm ist. Du hast nämlich gar keine Ahnung von angenehm oder unangenehm. Und morgens wachst du auf als einer, der eine Ahnung hat von angenehm und unangenehm. Aber es ist alles unangenehm. Also von dem Moment aus möchtest du ein unkonditioniertes Angenehmes finden, was du deine Erleuchtung nennst. Immer glücklich sein. Darum kämpfst du. Immer Frieden. Für ewig. Das Bewusstsein wird ständig um den Frieden kämpfen und ihn nicht finden. Und jeder kämpft für den Frieden, überall, weltweit, Universum, alles kämpft für den Frieden. Jede Sonne kämpft mit der anderen Sonne um Frieden. Aber jede Sonne möchte natürlich überleben, weil sie möchte den Frieden noch erleben. Aber dafür muss die andere Sonne möglicherweise gehen. Oder ein Baum will überleben im Frieden, dann, muss er hoch wachsen und so weit wachsen, damit alle anderen Bäume ihn nicht mehr beschatten. Er will schon im Schatten sein. Er möchte immer in der Sonne sein. Überall ist Kampf, in der Natur, überall. Alles am Überleben. Aber das, was jetzt bei dir liegt, ist ja einfach, du lässt das einfach. Nee, ich lass gar nichts. Du lässt gar nichts. Ja, vielleicht ist der Test, du lässt es eben gar nicht. Ich lass gar nichts. Du lässt gar nichts, genau das. Was soll ich denn da lassen? Ja, da hinten noch eine Plane. Wir schleifen das. Da kann ich einen drauf, lassen, meinst du? Das? Da kannst du einen drauf lassen. Lassen bin ich viel zu faul für, um das zu lassen. Das ist so, faul sein, da muss man ganz schön verarbeiten. Also die wahre Faulheit, die macht nie was. Da denkt man da vorne, der arbeitet sich krumm, aber das, was die Faulheit ist, tut nie was. Also auch einer, der denkt, er würde still rumsitzen und nichts tun, tut unendlich viel und zu viel überhaupt. Weil nichts tun ist die größte Galeere. Sklaverei des Nichtstuns. Ist der Tiefschlaf dann nicht wieder tot? Ja, es ist so Jesus seine Todeserfahrung. Die macht jeder jede Nacht. Das ist nichts Besonderes. Ich weiß gar nicht, warum man da eine Religion drauf aufgemacht hat. Ne? Aber es ist doch ein anderer. Also es ist gar nichts anderes. Ist doch nichts anderes. Ja, aber das ist doch er doch auch. Er hat die Abwesenheit erfahren. Wie du die Abwesenheit erfährst, bloß du hast keine Geschichte davon. Du kannst dich nicht daran erinnern. Du möchtest dich jetzt daran erinnern, weil du denkst, Jesus kann sich an die Abwesenheit erinnern. Kann er? Nö. Kann er nicht. Wie kann er sich daran erinnern? Wie soll es da eine Erinnerung geben, wenn es kein ihn gibt, wenn es gar keinen Jesus gibt? Wenn aus Jesus dadurch ein Christus wird, weil das ist der Christuszustand. Nämlich das, was Wissen ist, das gar kein Wissen braucht. Die Abwesenheit von. Und Jesus transformiert sich in Christus. Und Jesus wird nicht mehr wach, weil Jesus ist tot, aber Christus ist das ewige Leben, was nicht sterben kann. Das ist der Hinweis darauf. Was durch den Tod nicht stirbt. Und Christus bleibt immer übrig, nämlich die Essenz von Jesus. Jesus geht und Christus bleibt, wie immer. Das ewige Leben an sich. Und von dem 4., 5., 6., 7., da ist er halt der wahre Vater, der wahre Geist und der wahre Mensch. Passiert doch nichts mehr. Das ist aber recht kurz. Was? Die ganze Geschichte relativ in wenigen Sätzen. Komprimiert. Absolut. Ja, was soll man da lange drüber reden? Er hat doch lange genug da sich. Zwei dicke Bände. Nee, das ist ja das Junge Testament, da war ja noch gar nicht drin. Das Junge. Ja, das ist für mich jünger, nicht das Alte. Das ist doch. Das kommt ja als nächstes wieder. Das Junge, das kommt dahinterher erst. Jetzt komme ich nochmal zur gleichen Frage. Der Tief-Tiefschlaf, gibt es die Erfahrung des Tief-Tiefschlafs? Es ist keine Erfahrung, das ist eine Abwesenheit. Es ist die absolute Abwesenheit von einem Erfahrenen und was erfahren werden könnte. Ja. Kann doch nicht in Erinnerung kommen, da ist doch kein, der sich erinnern kann. Wer soll sich denn daran erinnern? Hm? Wie soll das werden? Wer soll das sein? Also der Tief-Tiefschlaf ist immer ohne Bewusstsein. Ist absolut Abwesenheit. Da ist weder Bewusstsein noch kein Bewusstsein. Nie so, dass ich. Das ist immer dieser Zustand, wie er im Tief-Tiefschlaf. Es ist kein Zustand, das ist das Problem. Wenn es ein Zustand wäre, könnte man sich vielleicht daran erinnern. Gar nichts. Tief-Tiefschlaf ist da, wo die absolute Abwesenheit eine Anwesenheit von einem Seinen oder Nichtseinen. Und da bist du genauso das Wesen, was du hier bist, in der Anwesenheit. Das ist der einzige Hinweis, den ich ständig geben kann. Dein Wesen ist nicht bedingt an Anwesenheit und wird nicht durch Abwesenheit weniger. Du bist in der Abwesenheit genauso das, was du bist, wie jetzt in der Anwesenheit von einem relativen Wesen, was du denkst, dieser Mensch, der du denkst zu sein. Das ist eine Anwesenheit von einer relativen Erfahrung. Aber du bist genauso gut in der Abwesenheit von einem relativ Erfahrenen, was du bist. Und woher weißt du das? Das brauche ich doch nicht wissen, das bist du. Wer muss das denn wissen? Da kommt doch keiner drauf. Warum sagst du es? Für mich ist es einfach unerklärlich, dass ihr das nicht, ihr denkt, ihr wärt dieses Phantom da vorne. Für mich ist das genauso, für mich ist das eigentlich viel wahnsinniger. Dass man denkt, man wäre das, das morgens wach wird. Für mich ist das das Natürlichste überhaupt, dass ich mit und ohne bin. Es ist so offensichtlich. Da muss man noch nichts für lernen. Das muss man noch nicht begreifen. Das ist einfach so. Und ich weiß einfach darum, dass es jede Nacht, du lässt alles fallen, sogar dich selbst, und bist ohne. Und jeden Morgen nimmst du es wieder auf, den Scheiß. Und du hast keine Wahl. Was? Weil ihr tut so, als wenn da vorne was zu holen gibt. Das ist alles. Ihr seid Gierlappen. Gierig nach... Was? Wie kommt's? Das wissen wir ja alles. Ja, ihr verliebt euch. Ihr verliebt euch jeden Morgen in den Scheiß wieder. Lieber auf den ersten Schiss. Der Scheißer, der wacht auf und schon verliebst dich in den Scheißer. Was sollst du sonst machen? Ich sag ja nicht, dass es verkehrt ist. Ja, genau. Sagen wir, so ist es. Ja. Also was willst du machen? Wo ist das Problem? Ich sehe kein Problem. Ihr wollt mir Probleme erzählen hier. Nein, ich habe nur gefragt, woher du weißt. Ich weiß gar nichts. Ich weiß doch gar nichts. Ja. Das ist doch schön. Ich muss nichts wissen, um zu sein. Das sagst du einfach so. Was bildest du überhaupt ein, das hier einfach so zu sagen? Wo sind denn deine profunden Erfahrungen? Wo holst du das hin? Worauf ruhst du denn da? Ja, auf welchem Wissen ruhst du denn da? Ja, wie kommst du denn zu sowas zu sagen? Ja, wie komme ich überhaupt dazu? Ja. Ich bin einfach ein Arschloch. Das ist eine mögliche Antwort. Kann ich auch akzeptieren. Ja. Ich bin der absolute Arsch mit vielen Arschlöchern. Mit vielen Löchern. Und morgens wacht das Arschloch Karl auf. Ja. Ja. Ja, aber ohne das Arschloch bin ich der Arsch. Sag mal, morgens entscheidest du dich einfach andersrum, oder? Ich entscheide mich gar nicht. Ich bin einfach das, was ich mich nicht sein kann, was mit und ohne ist. Das ist alles. Und ich bin die Hilflosigkeit, die sich da nicht abwenden kann. Also ist eher entscheidungslos. Ja, meine Wahllosigkeit, die Natur von dem, was ich bin. Totale Wahllosigkeit, Willenslosigkeit, Seinslosigkeit, Nenneslosigkeit, das Absolute, was mit und ohne ist. Und ich kann mich nicht realisieren, das ist alles. Das haben wir alle auch hier schon versucht, aber es geht ja nicht. Das ist wieder mal. Er tut einfach so, als wenn es da noch was zu holen, weil er Angst davor hat, dass es so langweilig wird sonst. Aus Angst seid ihr hier am Schwurfen. Oder die Doofen. Die Angst vor Langeweile. Absolut. Boredom. Was? Boredom. Langeweile. Ihr habt Angst, dass ihr euch zu Tode langweilen würdet. Ja, und dann macht er lieber hier vorne den Scheiß mit, dann, bevor er da hinten zu Tode euch langweilt. Aber das Schöne ist, wenn in dem du bist, was du durch bist, da gibt es gar keinen, der sich langweilen kann. Das hört ja eh nicht auf. Du hast vor etwas Angst, was gar nicht, nie eintreten wird. Es wird nie aufhören. Der Tanz wird nie aufhören. Die Verwirklichung hört nie auf. Die ganze Angst war für nichts und wieder nichts. Total bescheuert. Was? Ja. Was soll denn da aufhören? Du bist immer wieder so bescheuert. Du wirst immer wieder so schlau oder so dumm sein, mit dir selbst zu tanzen und dir vorzustellen, dass ohne Tanzen schlechter wäre als Tanzen. Oder manchmal stellst du vor, wenn ich bloß aufhören würde zu tanzen, aber dafür musst du ja lange tanzen. Weil der Tanz hört doch nicht auf mit dir selbst. Du wirst immer den Tanz um dich selbst führen. Der Tanz ums goldene Kalb. Du willst du nicht. Und kommt irgendwie so Moses daher und sagt, ihr sollt nicht andere Götter neben mir haben. Schneeschuppen. Kehrwoche. Ja, bei uns gibt es ja keine Moser, außer Hans Moser. Ja. Hallo Dienstmann. Ja. Der Moses. Irgendeiner Moser hat immer rum, ne? Was ist eigentlich fortgeschrittener Kurs? Was? Was ist eigentlich Kurs? Ja, die Spaß haben, ohne zu wissen, warum. Das wäre ein fortgeschrittener Kurs. Also wenn man Spaß hat, nur weil man den Witz versteht, das ist noch ein Anfänger. Fortgeschrittenen Kurs, da könnte ich den Witz tausendmal erzählen, du wirst immer wieder lachen. Und weiß gar nicht, warum nicht. Warum meine ich nicht? Nee, aber das wäre so, du lachst aus lauter Jux und Dollerei, aber nicht, weil du den Witz verstehen willst. Da ist eine Freude ohne Grund. Eine grundlose Freude, aber nicht, weil es da einen Grund gibt. Weil mal irgendwas zusammenfällt. Irgend so ein Verstehen, so zwei Dinger da in eine Ritze und jetzt habe ich es zusammengekriegt. Jetzt freue ich mich, dass ich es mal geschafft habe. Ach Gott, doch Gott. Ne? Aber die grundlose Freude weiß gar nicht, warum überhaupt freuen. Die Freude ist eigentlich, dass du dich gar nicht freuen musst. Was soll sich denn da freuen? Und wegen was überhaupt? Das ist auch voll cool, wenn ich immer sage, ihr werdet nie die Freude erleben, ihr werdet nie glücklich sein, keiner von euch. Lachen alle. Aber ich das Gegenteil sage, ist immer Schweigen im Walde. Ich muss mich noch transformieren. Die Freude nimmt mich noch nicht so, wie ich bin. Ich muss mich noch richtig hinstellen dafür. Reinigen. Ja, muss mein Herz noch aufmachen. Ich muss noch einen fortgeschrittenen Herzöffner finden. Ein Herzmeister in der Gegenwart, wo ich mich dann auch öffne. Och. Da fällt alles runter. Da fällt einem doch die Socke auf. Jetzt macht Prakash aber Übungen. Das ist jetzt die fortgeschrittene Übung. Schlafen ohne Schnaufen. Nee, das ist so. Da, er zeigt uns schon, wie man ihn dann als Leiche sieht. Vorliebe. Vorliebe. Nein, dann Knie hoch, dann wird er da. Der ist gut. Das ist ein Argument. Er sagt, mein Knie hoch, wird der Sarg zu teuer. Christa, mach das Knie runter, sonst wird der Sarg zu teuer. So eine Kiste. Ja, was sagt Ramana in einem Satz, wenn du das Gemeine, mein, dieses Besitz, wenn du es einfach fallen lassen willst, wäre alles okay. Aber du bist ständig so bescheuert, den Besitzer, dich mit sofort, wenn du wach wirst, der Besitzer zu sein. Der Seiende. Und du hast keine Chance. Wenn du das könntest, würdest du ihm fallen lassen. Und darum macht er den Widerruf des Widerrufs, weil du wirst es nicht schaffen. Wer widerruft denn, der widerrufen könnte? Weil das, was du bist, kann sich selbst nicht widerrufen. Du wirst immer so bescheuert sein, morgens der Liebende zu sein, der im Lieben ein Geliebtes schafft. Das ist immer doof. Du bist ein Schöpfer, der etwas schafft, was von ihm getrennt ist. Und dann darum rumschafft, es besser zu machen. Weil du möchtest dein Geliebtes immer so gut wie möglich haben. Mit ihm sogar in Einheit geraten. Du versuchst es sogar zu durchdringen. Und dann ein Orgasmus der Vereinigung. Eine mystische Hochzeit mit deinem sogenannten Geliebten da vorne. Wahnsinn. Aber da wurde, ja, du drehst dich da rein wie so ein Darwisch in das Sein. Und da, wo Gott verschwindet, bist du eins mit ihm. Rechts gedreht rein, links gedreht raus. Spanische Mystik. 16. Ja. Jahrhundert. Ja, sag. Ignatius. Ja. Ein leeres Herz. Nur ein leeres Herz hat Platz für Gott. Ja. Hört sich alles super an. Und dann arbeitest du an deinem leeren Herzen. Gott, oh Gott. Bis Gott Platz hat. Und es wird nie leer genug sein. Weil sogar die Idee von Leere ist zu voll. Man kommt da nicht rein. Dann reden sie von der wahren Armut, die Armut des Geistes, wo Geist ist, aber kein Geist mehr kennt. Ah ja, wie willst du daran arbeiten? Das ist sowieso immer da. Wo soll das herkommen? Dann noch die Ideen, ich will jetzt meine Konzepte loswerden. Wer will denn seine Konzepte loswerden? Find erst mal einen, der was hat. Du wirst nie genug loswerden. Wer lässt den Fallenlasser fallen? Man kann alles fallen gelassen haben, aber das Fallenlassen lässt er nicht fallen. Sich selbst kann er nicht fallen lassen, der Meister. Die Falle ist unendlich. Hans Faller da. Vorsicht, Falle. Vorsicht, Falle, Bauernfänger. Genau. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Vorsicht, Falle. Und der innere Bauer, den wirst du nicht los. Der baut immer wieder an. Der sahmt einfach wieder aus, das Schwein. Der hat immer noch was im Petto. Ja, wo kommt es her und wo geht es hin? Ja. Ja. Dann macht er wieder deinen Samen in die Furche und dann schlägt der Dschungel wieder raus und dann ist er wieder bemüht, ihn abzuholzen. Das ist so, Vishnu baut auf, Shiva baut ab. Und beides ist in der Natur nicht verschieden. Oder Brahman baut auf und Shiva sägt es wieder weg. In einem Wisch und weg ist weg. Ist doch Spaß dran. Spaß beim Aufbauen, Spaß beim Abbauen. Und nichts ist passiert. Beim Aufbauen wird nichts aufgebaut, beim Abbauen wird nichts abgebaut. Beim Geboren werden wird nichts geboren, beim Sterben stirbt nichts. Wann ist jemals was passiert? Beim Kommen kommt nichts, beim Gehen geht nichts. Haben wir gelacht, auch nichts gebracht. Prost. Prost, Gemeinde, der Pfarrer säuft. Oder wie war das? Oder der Bürgermeister? Pfarrer. Christa ist platt. Ja, noch was aus der Friedrich. Was? Friedrich Ebert Stiftung. Oder Friedrich geht stiften. Was? Das ist so ein Virus hier, da sobald ein Name sofort tauchen, viele so Verbindungen. So. Die Synapsen sind so offen. Also hier geht es nicht ums offene Herz, hier geht es um die offene Synapse. Das ist doch mal ein gutes Konzept. Auch ohne Schnaps bin ich besoffen. Ja, was ich mit nach Hause nehmen kann, ist nichts verstehen. Nichts verstehen. Gut gehen. Nichts wissen. Nichts wissen, ganz beschissen. Nicht mal das wissen. Du weißt doch nicht mal, wer was beschissen ist, ne? Nee, nichts. Nichts wissen. Ja, das reicht ja. Ja, das ist gut. Damit kannst du nach Hause kommen und keiner will es wissen. Da freue ich mich schon drauf. Was war denn da? Keine Ahnung. Scheiße. Keine Ahnung. Ja, brauchst keine neuen Stellungen zur Verteidigung, keine neuen Wahrheiten, die man dann den anderen verständlich machen versucht. Niemanden mehr überzeugen. Ja. Nicht mehr gut drauf sein. Man kann ja trotzdem wischen. Aber nicht wegen. Genau, nicht wegen. Also nicht, weil sie einen so kennen. Nichts Probleme, Probleme für immer. Ich bin pro Blem, Blem. Pro Blem, Blem. Ja, nicht so ganz nah dran. Der neue der neue spirituelle Name, Mr. Plemplem. Ein Mahatma. Ja, das ist die Natur von sein. Mahatma, Mahatma nicht. Darum nennen sie die alle Mahatma in Indien. Ja. Die große Seele, die keine Seele kennt. Das Schwein, das kein Schwein kennt. Ja, jetzt mach mich nochmal fertig hier. Ja, ich mache das. Der muss ja Jesus halt wurde ja gefragt von den Schriftgelehrten. Ne? Der wurde doch gefragt, wie kommst du darauf, dich da so hinzustellen, das alles so zu sagen? Nicht? Hast du mich auch gefragt? Ja, genau. Das ist ja das Thema. Das ist ja der Schriftgelehrte. Ja, ich habe einen Verstand. Der hat da jedoch gewartet, weil er arbeitet. Ja, der steht irgendwo dumm rum und dann versteht er irgendwas. Genau. Der versteht sich. Sagt aber Jesus, was sagt er denn da gleich wieder? Der Vater spricht durch ihn? Ja, genau. Das Wort des Vaters spricht durch ihn, sagt Jesus. Würdet ihr den Vater kennen? Würdet ihr auch mich kennen? Das ist viel besser als das mit dem Durchsprechen. Ja. Durchbruch? Was? Würdet ihr den Vater kennen als das mit dem Durchsprechen? Das ist ja, nicht ganz. Nicht ganz korrekt. Aber es ist jedenfalls diese Situation. Und dann sagt er aber schon, dass das Vater durch ihn spricht oder er könnte sagen, dass sein spricht durch seine Zunge oder so. Oder er ist der Lautsprecher der Existenz. Könnte er sagen. Was? Aber Vater ist ja das, der ist Gott oder. Wenn er den Vater kennt, dann will er auch nicht kennen. Bei mir ist es bei Johannes. Ja, wenn du den Vater kennst, kennst du auch die Söhne. Ja, genau. Das ist ja das. Die Grundaussage. Darum geht es ja in irgendeiner Weise. Also es wiederholt sich ja jetzt. Genau. Es wiederholt sich ständig. Das ist interessiert mit anderen Worten. Ja, es ist immer so. Man sitzt irgendwo und einer fragt, woher weißt du das? Ja, genau. Ja. Mhm. So muss es zwangsläufig ja dahin kommen. An diese Stelle. Das ist spannend. Ja. Spannend jetzt. Ja, und was willst du jetzt von mir wissen? Na, ich habe die Hoffnung, du wirst es jetzt beantworten können, an dieser Stelle. An der Stelle weitermachen. Ja, Elaborate mal. Elaborate. Im Englischen wird elaborate. Arbeite mal weiter daran. Damals hat er mich noch nicht überzeugt. Weil du bist die Referenz und ich muss jetzt den anderen. Ich bin jetzt der Schriftgelehrte. Ich bin jetzt der Pharisäer der Schrift. Der Pharisäer, ja. Ja, so bin ich jetzt einfach. Ja. Und wenn ich willkommen, wirst du ans Kreuz geladen, ist doch klar. Das werde ich sowieso. Ja, das ist der Zustand schon schlechthin. Das Nageln geschieht hier, wenn überhaupt. Ich werde genagelt, ständig. Zumindest versucht man es. Ja. Aber du hältst ja nicht still. Ich habe so viele Arme. Spannend. Das ist spannend, ja? Weil ich diesen Impuls gespürt habe. Das ist interessant. Ja, das ist immer die gleiche Frage. Da ist also der Zweifler, der Gelehrte, der auf seinem sogenannten gelehrten Grund steht, auf irgendwelchen Sachen, der fragt dann einen, wo er gar keinen Grund sieht. Also die Grundlosigkeit. Woher redest du das? Woher weißt du das? Was ist deine Erfahrung, aus der du sprichst? Und wenn du dann sagst, ich spreche aus das, was keine Erfahrung braucht, weil es das ist, was immer du das Absolute, den Gott, den Vater, den Allmächtigen nennst, dann ist natürlich, aber woher weißt du das, dass du dadurch sprichst? Abschluss dreht das ja um. Abschluss sagt er, du musst es wissen. Zu dem, wer ist das, wo er ihn erstmal in Haft nimmt? Dann kommt er doch zu dem, ist nicht der Statthalter, aber auf jeden du Fall. Du meinst den Römer? Das heißt, du musst es dir sagen. Und dann antwortet der Christus und sagt er, also bist du Jesus, es aber. Bist du es nicht? Und dann sagt er, Jesus. Ja, nur zu ihm. Du musst es wissen. Ja, ja. Der Jesus, also der Christus. Das interessiert nicht, ob ich das weiß. Es ist eigentlich viel wichtiger, ob du das weißt. Du musst es wissen. Ja, du musst. Ich habe kein, er hat da ja nichts mit zu tun. Für ihn ist das ja kein Problem. Also es ist, mich interessiert auch nicht, ob ich das weiß. Es interessiert ja nur euch. Eigentlich müsst ihr das wissen, nicht ich. Es geht nicht um mich hier. Also, aber ihr wollt immer wissen, woher ich das weiß. Aber eigentlich, woher wisst ihr das, was ihr jetzt wisst? Alles Secondhand, irgendwas. Und Flüchtigkeitserfahrung, wo ihr dann euren Grund drauf gebaut habt. Das ist ja eure so eine Schriftgelehrtheit, das ist eben aus Schriften, aus irgendwelchen Secondhand. Aber es waren ja nicht nur die Schriftgelehrten, also selbst die Jünger haben ja noch... Das sind doch auch Schriftgelehrte. Mit ihm alles miterlebt haben, sagen am Schluss noch, jetzt zeigst du es doch. Und dann sagt ja, er ganz enttäuscht, Thomas, jetzt Mann. Wart ihr die ganze Zeit mit mir zusammen. Es nützt nichts, das ist doch der schöne Hinweis, es nützt nichts. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Wenn es wirklich was nützen würde, mit Jesus zusammen zu sein, dann wäre es ja die Hölle. Dann gibt es ja einen Weg. Dann gibt es ja eine Möglichkeit, in einem Beisammensein es zu erfahren. Dann gibt es ja die Möglichkeit, Buddha zu erfahren. Geht nicht. Aber er sagt ja, ich bin der Weg. Ja, aber er ist doch nicht, dass er sich zeigt, der Weg. Er gibt ja keine Garantie auch. Er gibt doch keine Garantie auch. Und kein Ziel. Er ist das, was der Weg ist und das Ziel. Und die Quelle. Was ist er nicht? Er weiß ja gar nicht, was er nicht ist. Was heißt doch nicht, dass der Weg sich zeigt? Und dass du ihn gehen kannst? Dass es da überhaupt ein Gehen gibt, der ihn gehen kann? Aber er sagt praktisch, dass wir das heute Morgen auch schon mal gesagt haben, also dass man also dann im Glauben eigentlich ist. Ja, Glauben ist nicht Wissen. Nee, aber daran, also er gibt ja dann Gebet oder... Ja, ja, Glauben ist... Aber den Weg gibt den Weg. Er gibt nicht den Weg. Er wird wahrscheinlich genauso wie Ramana gesagt, wenn du was tun willst, dann glaube an Gott. Aber solange du nicht weißt, glaube, so fest du kannst. Aber der Glaube wird nicht dich zu dem bringen, was du bist. So oder so nicht. Will? Ja, Berge, aber doch nicht zu Gott führen. Du kannst kein Universum damit beherrschen. Du kannst ein Avatar werden mit Glauben, mit Kraft des Geistes, kannst du das ganze Universum beherrschen, aber doch nicht sich selbst. Das ist der Hinweis, du kannst Berge versetzen, aber dich selbst kennen und nicht das Sein beherrschen. Und wer will schon Berge versetzen? Nur einer, der Macht haben möchte. Und wer will Macht haben? Ein Ohnmächtiger. Und wenn du die Macht bist, brauchst du sie nicht. Dann brauchst du auch keine Berge mehr versetzen, weil dann bist du alle Berge des Universums, das ganze Universum, alles was ist oder nicht ist. Dafür brauchst du doch keine Berge versetzen. Das musst du auch keinem beweisen. Das ist das Schöne. Zu sein, was du bist, das brauchst du keinem beweisen und niemals dir selbst. Das ist absolut evident für das, was du bist. Aber es braucht keinen, das zu beweisen. Es ist selbstevident. Es beweist sich selbst, weil es das ist, was es ist. Aber nicht, weil es einen Beweis braucht. Und das, was einen Beweis braucht, ist ein relatives Früchtchen. Ich, Meister der Unterhose. Es will beweisen haben, dass... Wenn ich hier sitzen würde und würde aus einer Erfahrung sprechen, dann könnte ich mich sofort auseinandernehmen. Zerpflücken bis zum geht nicht mehr. Weil dann bräuchte ich einen Grund für das, was ich sage. Also was Festes, wo ich mich zurückziehen müsste und wieder Luft holen muss und wieder fischen gehen muss, bevor ich antworte. Also habe ich schon irgendwann mal gezögert mit einer Antwort. Nein. Das ist gut. Bumm. Der Kreuz sitzt immer locker. Eigentlich ist die Antwort schon da, bevor ihr überhaupt fragt. Ich muss manchmal warten, bis ihr überhaupt anfangt zu fragen. Das ist manchmal schneller. Ich muss ja auf die Frage warten. Ja. Ich denke mal, da ist doch schon das, warum fragt denn keiner? Wie soll das denn sonst sein? Die Zukunft ist schon längst da, die Frage, die Antwort ist schon längst da. Du wunderst dich, warum, wann kommt denn die Frage dafür? Platsch. Weil, warum gibt es denn so wenige Menschen, wie, über die wir jetzt hier sprechen, wie Jesus und Buddha, die... Die sagen ja alle, es hat nie einen gegeben. Es gibt geschweige denn überhaupt wenige. Buddha hat ja gesagt, es gibt gar keinen Buddha. Es hat nie einen Buddha gegeben. Hat Buddha gesagt. Und Ramana genauso. Es hat nie einen Ramana gegeben. Und das, was Ramana ist, ist das selbst, was es nicht gibt. Alle diese haben, wir haben alle das gesagt. Aber keiner hat ihnen geglaubt. Die haben immer noch gedacht, da ist einer, der schummelt ein bisschen. Der weiß schon, wovon er redet. Und da ist doch einer. Aber er will es uns jetzt nicht sagen. Es geht vielleicht doch. Der Zweifel, der bohrt ständig. Ja, wie willst du, wenn du daran glaubst, dass du eine Person bist, und da siehst du ein ähnlich gestricktes Wesen sitzen, so mit Fleisch und Tralala, was Luft holt, wie willst du denn, dann kannst du nur das eben annehmen, dass was da sitzt, auch hier eben das Fleisch und dann eben zwei getrennte Seelen sich unterhalten. Und dann denkst du, die Seele hat jetzt mehr, da hat jetzt so was auch immer, die größere Seele, also ein kosmisches Bewusstsein, hier sitzt ein kleiner Fuzzi hier, Fuzzi-Bewusstsein spricht mit kosmischem Bewusstsein. Du brauchst die Trennung, wenn es das nicht gäbe, gäbe es dich doch gar nicht. Du musst Zweiheit schaffen. Da muss es einen geben, der größer ist. Da muss es etwas geben, was ein Meister ist. Wie würdest du sonst als Schüler überleben? Ja, bei mir ist ja ganz klar die Frage da, was hat der erkannt, was ich noch nicht erkannt habe? Der hat auch nichts erkannt. Ja, das habe ich auch gerade, also das sehe ich auch gerade, dass der weniger erkannt hat wie ich, oder fast er hat gar nichts erkannt. Er hat nichts erkannt. Ja, genau, er hat gar nichts erkannt. Und das hat er auch nicht erkannt. Das hat er auch nicht erkannt. Genau. Ja. Weil da gibt es nämlich gar keinen, der was kennen müsste oder sollte, oder die Notwendigkeit dazu kennen. Und das, was jetzt kennen muss, ist schon putz hier auf der Flucht. Ständig auf der Flucht. Das ist halt das macht immer auch Jesus, die machen immer Unterschied zwischen dem lebendigen Wort und dem gesprochenen Wort, also dem auch gedruckten Wort. Die tote Sprache und die lebendige Sprache. Da gibt es den Unterschied. Es gibt also aus einer zweiten Handerfahrung, wo man spricht, aus etwas Gelernten oder aus dem, was man ist. Und wenn du eben der Fischermann bist, du musst immer wieder danach fischen, ob wann du es irgendwann gelesen hast oder wann du es mal erfahren hast, einen Referenzpunkt hast dafür, dann wird es anstrengend. Mhm. Und dann müdet sich das auch. Also ich glaube nicht, dass ich hier den Eindruck erwecke, dass ich aus irgendeinem ermüdenden Zustand hier bin. Aber gerade das ist ja der Skandal. Der Skandal im Sperrbezirk. Das ist ja der Skandal. Das bist du ja gefährdet. Gefährdet? So Steinium freigegeben. Sowas würde man nicht gerne hören. Ja, es war komisch. Ich habe vorhin eine E-Mail gekriegt, da stand dann drin, ich war ja in Zorn, in Holland, da haben sie Videos gemacht von meinem ersten Abend, 3,5 Stunden, und von dieser Eröffnungsvorstellung, die ich gegeben habe. Und das sind die einzigen Videos, die nichts geworden sind. Die haben sich selbst ausradiert auf der Festplatte. Alle anderen haben sie da, aber das ist weg. Der meinte, es ist unmöglich, es geht gar nicht. Wir haben alle anderen Videos von allen anderen, von allen Wissenschaftlern, von allen... Und all, genau die beiden Sachen sind weg. Wunderbar. Ich liebe das. Ich war nie da. Ja, ich habe die Tinte musste aufpassen, die wird immer schwächer. Irgendwann ist nur noch weißes Blatt da. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber das fand ich lustig vorher. Ich dachte, Gott, herrlich. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo hier. Ihr glaubt mir ja sonst immer nicht. Auch kein Ton. Auch kein Ton. Maurizio. Thanks, Carl, for accepting to be bla bla bla. It turns out the videographer erased all your talk. Erased. Hm? Der hat richtig gelöscht. Ja, ist alles weg. By Sunday we should have the numbers cleared and we'll send you the money. That's more important. The money we like to send you is the way. Like this. Ach, solange das Konto nicht leer ist. Aber das fand ich doch lustig. Herrlich. Jetzt haben sie auf alle Madukas und alles Mögliche. Die wollen ja noch ein Interview machen für ihre Ding, sage ich, nee, ich mache kein Interview. Ich glaube, da habe ich geahnt, das wird nicht ausgelöscht. Hilf mir Gott. Ich finde, also das ist das Schöne, das sogenannte Existenz, also the takes care, yeah. Absolutely. Nicht im Kleinen, im Absoluten. Brauchst dich gar nicht drum kümmern, das finde ich so herrlich. Es passiert, was passiert, und wenn es dann, du kannst dich nur wundern. Ja, also, Radiergummi. Das jetzt, wenn man immer ein Kondom benutzt, radiert man sich am Ende aus und pflanzt sich nicht fort, oder doch? Nützt das etwa auch nichts? Bratasch? Es ist das reduzierte Schnarchen. Weißt du das? Kontrollierte Schnarchen. Christa, das übt mal. Bis zum nächsten Mal. Na gut. Noch was aus dem Buchhäuserland? Nichts mehr? Ja. Ja, auch mit den Büchern, das muss man gar nicht. Irgendwann sind sie eh weg, verbrannt oder verrottet oder irgendwas. Muss ich gar nicht drum kümmern. Die enden alle in der Library Anywhere, also beerdigt in Lügen, was man Buchhandlung nennt. Oder eine Bibliothek, das sind alles Libraries. Der große Friedhof der Worte. Der gelungenen Worte. Der gelungenen Worte. Library. Library. Biblo. Iklo. Na gut. Boah, das Wetter, also furchtbar. Das haut einem voll um, ne? In Palma war es noch schlimmer, weil es schon duster. Alles schon schwarz. Aber nicht regnet. Nee. Ich dachte, es soll mal regnen, das ist jetzt ja. Sogar der Hahn, dem gefällt es nicht. Der gibt nicht auf. Kräht der Hahn dreimal auf den Mist, ändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist. Das ist die alte Bauernweisheit. Also alles Mist. Ne? Alle Vorhersagen, Mist. Gut. Ja, noch irgendwas aus der Schriftgelehrten, Pharisäer, Schublade. Ja, wenn soll ich nicht bei einer zu? Ich kann ja weitermachen. Lass jucken, Kumpel. Nee, ich habe mir steht einfach nichts ein. Na gut. Jetzt kommt er wieder hoch. Kommen da die Pfarrer her? Das sind Pharisäer? Die Pfarrer? Pharao, Pharisäer. Bei uns Protestanten, da gibt es immer diese scheiß Pfarrer. Sind das die Pharisäer? Die Katholen, die haben die Schweinepriester. Pastor. Pastor. Fast ein Tor. Wieder Fußball. Spielen die Fußball? Pastor? Da passt noch einer rein ins Tor. Einer geht noch. Der Pastor. Ich verstehe das nicht mit der Zukunft. Warum ist die jetzt schon? Tja, das hast du letztes Mal auch gefragt. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht verstanden. Ja, das wirst du nächstes Mal wieder fragen. Schreib dir das auf und dann mach ein Schild draus. So, Geburtstagsgruß. Warum gibt es schon Zukunft? Warum bin ich heute, wie alt bist du geworden? 42. Wie, warum bin ich jetzt 42 geworden? Warum stand das überhaupt fest? Warum konnte ich jetzt nicht 45 oder erst 25 geworden sein? Warum muss ich unbedingt heute 42 werden? Die Gene sind aktiv. Was? Die Gene sind aktiv. Nee, weil es vor 42 Jahren scheinbar aus irgendwem rausgekrochen ist heute. Dann stand also damals schon fest, dass du heute 42 wirst. Stell dir mal vor. Warum gerade heute? Ist das nicht bescheuert? Dass man in 42 Jahren dann 42 wird. War eigentlich 43. Heute feierst du eigentlich schon deinen 43. Ausflug. Das Ei wurde flügge. Das nennt man auch, warum nennt man das nicht Ausflug? Ich bin damals ausgeflogen. Heute habe ich einen Vogel. Oh, heute bin ich einer. Das hat mich noch nicht entschieden. Bin ich der Vogel oder habe ich einen? Aber zumindest bin ich ausgeflogen. Aus dem Netz gefallen. Die fragt sich auch, warum bin ich Huhn? War das die Zukunft des Huhns? Oder die Zukunft des Eis, dass es mal Huhn wurde? Ja, was jetzt? Das Potenzial war schon im Ei vollkommen da und da wurde ein Huhn draus. Genauso aus diesem Moment ist das Potenzial für alle Zukünfte. Ist schon längst alles hier, in diesem Potenzial. Alle Zukünfte sind schon vollkommen festgeschrieben. Jede scheiß Frage, die ich irgendwann mal wieder hören werde und ich beantworten muss, ist schon gestellt. Und schon beantwortet. Muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Herrlich. Wer weiß das? Alle Hühner schon getreten. Und er weiß, wenn ich heute getreten habe, der wird morgen wieder getreten. Das sind Reaktionen, erzeugt Reaktionen. Also dieser Moment ist die Reaktion auf alle Reaktionen vorher und die wird alle Reaktionen, die darauf folgen, sind schon längst da in dieser Reaktion. Kein Entkommen. Wenn du halt etwas bist, was aus einer Reaktion gekommen ist, bist du ein Reaktionär. Aber du bist kein Aktionär. Du hast nichts. Will? Gott ist der einzige Aktionär. Dem gehört alles. Der ist alles. Der hat nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen. Das ist der Aktionär. Und hier sitzen nur die Aktien rum. Shareholder. Ja, du bist nur ein Shareholder. Du hältst dich am Stuhl fest. Shareholder. Stuhlgänger nennen, da kann man auch Stuhlgänger nennen. Aber stell mal vor, Gott hätte Stuhlgang. Was für ein Scheiß. Naja, komm, die Welt kann schon mal ganz schön beschissen sein. Oder ist das ganze Universum der Stuhlgang Gottes? Der Papst ist der heilige Stuhlgang. Vom heiligen Stuhlgang. Vom heiligen Stuhlgang. Ja, was jetzt alles rauskommt aus der Papst-Wiki-Licki da. Da ist ja echt Durchfall da oben. Nur. Selbstmord. Boah. Was kommt da raus? Ja, wie bei... Im richtigen Leben. Richtigen Leben. Selbstmord, Mord und Totschlag, Vergewaltigung, tralala. Höchsten Würden. Im höchsten Würgenträger. Oh. Ja, aber es wäre auch ein Wunder, wenn das anderes rauskommt. Ja, es ist genauso wie sie den Klostern, das männliche und das weibliche, dazwischen die Tunnel gefunden haben mit den Kinderleichen überall. Ist ja altbekannt. Oben hui, unten fui. Wie im wirklichen Leben. Die Gardinen sind sauber, aber das Bett ist dreckig. Und in Holland sind sie noch schlimmer, da haben sie gar keine Gardinen. Aber das alles ist kein Skandal, finde ich. Für mich ist es auch ist einfach offensichtlich. Ja, ganz natürlich. Ganz natürlich. war ein natürlicher Skandal. Wirklich ein, wie man wirklich gemacht hat. So. Das einen deutschen Papst. Das ist die Freude daran. Die spezielle. Spezielle. Schadenfreude ist die einzige wahre Freude. Das weiß man. Den Italiener? Ja, der vorletzte. Den wollten sie. Der ist nicht alt geworden, der Papst. Das ist aber noch kein Grund. Ist das jetzt ein Grund? Der ist nicht alt geworden. Hast du jetzt noch mehr Insiderwissen? Da wollen wir jetzt mehr drüber hören. Der war beim Grund, der wurde gewürgt. Das war der wurde gewürgt? Nein, blaue Zunge? Was? Ja. Also Blausäure? Arsen und Spitzenhäubchen? Spitze hat er schon, Häubchen auch. Spitzes also Häubchen. Spitzenhäubchen. Na gut. Man wundert sich aber gar nichts mehr. Das ist das Schöne, weil es gibt keine guten Menschen. Das ist das Beste. Aber es gibt manchmal schlechte. Scheiße. Vielleicht gibt es doch niemals Menschen. Dann gibt es gar keine Frage nach gut und schlecht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also wollen wir sie abschaffen, nützt das was? Wollen wir das abschaffen, was es gar nicht gibt vielleicht? Oder ist es eh vollkommen, ob ich, ja, schaff mal was ab, was gar nicht da ist. Die Menschheit. Den Papst. Gibt's den überhaupt? Oder gibt's ihn nicht? Was würde man machen, wenn es ihn wirklich gäbe? Das, dann wäre was los. Gläubig werden? Das alles wäre, was wäre wenn? Ne? Alles Fiktion. Egal, was man daraus macht, ist alles Fiktion. Was wäre wenn und was wäre, wenn es mich wirklich geben würde? Und daraus lebst du ständig. Was wäre, wenn? Ständig eine Vorstellung, was wäre, wenn? Und dann, wie, was wäre, wenn es dann auch noch, wenn es mich geben würde, aus dem, wenn es mich geben würde, was daraus folgen würde? Schwerwiegende Sachen. Vor allem, weil jeder andere es auch glaubt. Ja, du bist einer Glauben, das nennt man Glaubensgemeinschaft. Nimmt man auch eine Gemeinschaft, die ist so gemein zueinander, dass sie das schafft. Dass sie das schafft. Gemeinschaft. Die Gemeinde, da wirst du konfirmiert in einen gläubigen Verbund. Eine feste Burg ist unser Gott. Noch der Luther, der schmeißt noch die Tinte nach dem Teufel. Schöne Geschichten. Ja, jeder hat so seine Märchenstunden. Wir Protestanten haben unsere, Katholen haben die anderen. Das Einzige, was die Katholen besser haben, die können hingehen und die werden dann drei Ave Maria und mach weiter so. Die Zeige zurückstellen, zurück auf Null. Absolution. Das gibt es beim Protestanten nicht. Da musst du für deine Sachen gerade stellen. Da wird der Tacho nicht zurückgedreht. Da bist du selbstverantwortlich. Für jetzt und immer. Ich mag es eigentlich. Bist du sowieso. Bist du eh für alles verantwortlich, den ganzen Scheiß. Macht aber nichts. Du musst dir selbst die Absolution nehmen. Du brauchst keinen Pfarrer für. Jetzt hört man ihn, ne? Das ist auch wieder so ein Paradoxon, auch in der vergangenen Zukunft. Weil ich glaube, dass es mich gibt, gibt es ja die Vergangenheit und muss es auch eine Zukunft geben. Aber es ja, dich gibt es nur, weil du denkst, du hast eine Vergangenheit. Genau. Und weil du eine Vergangenheit hast, hast du auch eine Zukunft. Ja, auf jeden Fall bin ich mir gar nicht so sicher. Deswegen Ja, aber damit du dir nicht sicher sein musst, es in Zukunft gehen, der du dir nicht sicher sein wirst. Ja. Ist mir jetzt eigentlich egal momentan. Ja? No, ja, erstmal. Ja, genieß es, solange es dauert. Im Moment geht es so ungefähr. Warte noch ein Weilchen. Dann kommt Tama noch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeinchen. Macht der Leberwurst aus dir. Wer kommt her? Wenn es ums Kommen geht, dann wird Udula wach. Hamann. Den hätte ich noch nicht da. Wenn du den kennenlernst, dann gibt es dich nicht mehr lange. Wisst ihr, da ist unser Hannoveraner nicht da, weil der kommt von da. Der ist extra nach Hamburg gegangen, weil er Hamann entkommen wollte. Der. Wie haben sie den genannt? Er hat doch Götz Gör. Der hat doch den gespielt. Wie hieß der? Der Schimanski. Der Bürger, nee, der. Der Bürger von der Totmacher. Der Totmacher, genau. Der hat eine Leiche umgebracht. Viele Leichen umgebracht. Mhm. So, und hat die Leichen dann anderen zum Schmaus gegeben. Ich nenne mal einen Leichenschmaus. Dann kommt das her. Das haben wir doch heute. Happy Kadaver. Das war heute, ist heute. Frohen Leichnam. Heute ist Happy Kadaver. Darum ist ja Jürgen gekommen heute. Weil heute ist sicher, dass Kotz erfliegt. Die Kathole. So, Christa, was ist jetzt deine Ansicht über die Wachstunde? Wachstunde? Ja, du hast nicht geschlafen. Mhm. Hast du was jetzt mitgekriegt? Alles. Alles? Und? Wunderbar. Was? Wunderbar. Wunderbar. Das ist eine Schmalzlocke, oder? Alles Schmalzlocke. Schmalzlocke finde ich gut. Ich kriege auch alles mit, wenn ich schlafe. Naja, da werde ich dich nochmal testen. Aber nicht, wenn man schnarcht. Wenn man schnarcht. Doch, die hört alles. Ist ein Phänomen, die Christa. Die geht in den Raum, lässt den Körper schnarchen und hört alles. Ist ein Raumgänger. Ne? Christa weitet sich aus. Themawechsel. In die Weite. Seemann. Hat auch ein Seemannst-Shirt an. Matrose. Ist das eine matte Rose? Nix in der. Ja, Pharisäer. Noch irgendwas? Ja, ich habe mir vorhin überlegt, dass der Unterschied ist zwischen dir und dem Papst. Ja. Ja. Wir sind beide. Ja, ich sage ja nicht, dass du mir Gott sprichst. Das wär ja bescheuert. Ja, okay. Trotzdem, ich habe es überlegt. Das streite ich mal wieder, aber ich habe mir nicht überlegt, was der Unterschied ist zwischen Papst und dir. Wir sind beide scheinbar Deutsche. Der ist ein bisschen älter, der hat schon mehr erlebt. Und er trägt Pfung. Der trägt rote Schuhe. Rote Schuhe. Ja. Hat mal Golf gefahren und Jack hat. Ich hatte doch schon mal einen Golf, habe ich auch mal gefahren, Golf. Aber meinen Golf wollte keiner hinterher. Keine Ahnung. Du musst dein Geld selber eintreiben? Er kriegt durch die Steuer? Durch die Steuer? Er hat seine Vorteile. Ich meine, er muss mehr arbeiten. Orbis Exantum, nee, wie ist das? Ex Orbi. Er ist nicht mehr im Orbit. Ist ein Ex Orbit. Geist ist Geist. Fleisch ist Fleisch. Nee, die werden ihm geschrieben. Da muss er nichts mehr schreiben. Er nimmt eigentlich die Alten von den alten Päpsten. Nee. Das wollen wir jetzt nicht sein. Noch irgendwelche Unterschiede? Findet man immer was. Ne, was? Aber dann kann man den Namen zu. Den habe ich auch. Kammerdiener. Ich habe so ein Gestell, wo man seine Jacke drauf tut. Der Vorteil ist, du hast den Stubendiener, ne? Seiner quatscht. Der quatscht auch nicht, der ist auch nur. Ist immer noch Kammerdiener. Kamasutra, wie heißt der? Servomoto, der stille Diener. In Italienisch. In Deutsch heißt er Kammerdiener, oder? Stummerdiener. Ja, ja, ja, ja. Gisela, jetzt halt doch mal deinen Mund. Probier das mit. Das klappt ja nicht mehr, da kommt ja immer was. Warum schaffst du das nicht, Gisela zu sprechen? Sie spricht doch ständig, aber außerhalb des Talks. Wir sehen immer was von mir. Für mich ist das kein Unterschied. Meinst du, für mich gibt es vor dem Talk und nach dem Talk und während des Talks? Da hörst du aber nicht, was sie sagt. Ich höre ständig vor dem Talk, was sie sagt. Ist doch schön, ich spreche. Ist doch wohl. Hör dir das an. Die ist immer schnippisch. Immer spitzenverteilend. So richtig schwäbisch. Das ist so die schwäbische Art. So ein Dolch von hinten durch die Lunge. Damit der andere keine Luft mehr kriegt. Nee, das ist bei denen so voll drin in der Übung. Da sind sie mit geboren mit dem Dolch. Ich kenne inzwischen einige. Ich hatte viele Untermieter und. Schiller war. Schwabe, was willst du mit dem Dolch? Ich meine, das Einzige, was noch die überbieten, sind die Wiener. Ja, es stimmt. Die Wiener sind noch hinterhältiger miteinander. Also so psychologisch kriegsführender. Da ist jeder so ein kleiner Freud, der den anderen analysiert und sagt, wo es lang geht. Also hör mal, ich jetzt seit 10 Jahren erzähle ich denen da einen vom Storch. Die Wiener. Aber nett sind sie doch, oder was? Wenn man sie kennt. Aber wenn man sie wirklich, wenn man das da persönlich nimmt, dann geht man nie wieder hin. Ich fühle mich erkannt. Was? Ich fühle mich erkannt. Du fühlst dich erkannt? Ja, ich sage nicht umsonst, ich würde, wenn ich kann, bestimmt nicht in. Nee, ich sag's lieber nicht. Tut gar nichts. Ich habe einmal gesagt, ich gehe nie nach Santani. Das Letzte, wo ich hingehe. Zu den Stippfesten. Zu den Hamburger Hügelaffen. Yeah. Ich doch nicht. Das ist das Letzte, wo ich jemals wohnen würde. Das Ja, es ist das Letzte, wo ich jemals wohnen würde. Also hoffen wir mal, dass es eben, das ist für lange, das scheint länger zu halten. Weil ich hasse, ich wirklich, es ist für mich das Schlimmste auf dem Marktplatz da und die ganzen, wie heißen diese, Gesteppdecken da rumlaufen zu sehen. Das sind alle diese Steppdeckenjacken da. Diese teuren Steppdeckenjacken. Diese blau-roten, irgendwas gesteppten Kreuzsteppdeck-Tralladada. Ja, jede abgelegte Frau von irgendeinem Reichen in Deutschland hat eine Steppdecke an. Das sind so, man nennt sie die Geparkten. Ja, man parkt seine Frau auf dem Hamburger Hügel und vergnügt sich mit seiner Freundin in Hamburg. Was? Nee, hier. Hier sitzen sie. Auf Sylt ist doch viel zu kalt. Da geht man mit seiner Freundin hin. Ja, weil wenn man es kaltet, geht man zusammen ins Bett, aber hier ist doch viel zu warm. Ich komme mit seiner Freundin nicht her. Ja, das macht jetzt Sinn. Warum ist der Steckdecken dann, wenn es so warm ist? Ja, das ist dann im Winter, also im Herbst und Frühling und so. Achso, da. Weil im Sommer trauen sich auch die sich nicht auf dem Marktplatz, dann sind dann die sogenannten, naja, Rentner auf der Flucht. Mit ihrem geliehenen Golf Cabrio. Nochmal Wind um die Nase wehen lassen, bevor es zu spät ist. So, dann sieht man da 70-Jährigen irgendwas da mit dem Cabrio, geliehenen von Goldcar oder sowas, mit ihrer geliehenen Freundin da. Alles nur geliehen. Alles nur geliehen. Die haben dann Goldketten an. An die goldene Kette gelegt, nennt man das. Ja, das nennt man die Kettenhunde. Hündinnen. Da pfeifen sogar die Vögel. Pfeifen die Spatzen vom Dach? Ja. Gepfiffene Spatzen. So, also wünscht euch was Richtiges. Und was ich nie wollte, jetzt ist jeden Mittwoch, jeden Samstag stehen Neger vor meiner Tür. Neger. Und das stinkt nach Leder. Ledertaschen und Ledergürteln. Alle Kühe der afrikanischen Steppe stehen vor meiner Tür. Der Markt, letztes Jahr, als ich das Haus mir angeguckt habe, da war der Markt noch zwei Straßen weiter im Norden. Seit vier Wochen ist er bei mir in der Straße gelandet. Du ziehst Neger an. Ich und Afrika. Du machst morgens die Klappe auf vom Fenster, stehen da außen. Da. So ein Vibe aus Afrika. Was für Aussichten. Das hat man nicht davon. Du wusstest, warum du das da anteilen wolltest. Ja, ich hatte schon meine Ahnung. Ja. Dann heul doch. Nennt man das wahre Leben. Man kann sein Auto nicht mehr parken, weil alles zweimal die Woche ist, alle Parkplätze weg, weil alle mit Ständen voll sind. Es ist herrlich. Hast du da keine Garage mit? Ich habe eine Garage, bloß mein Auto ist so viel zu lang. Zentimeter zu lang. Nicht die Tür. Nein, dann kommen sie ja ins Haus rein. Das ist ja die Tür. Scheiße. Warum ist das denn? Also, wenn die Existenz keinen Humor hat, dann weiß ich gar nicht mehr. Ich habe extra das gekauft, weil da eine Garage bei war. Und dann will ich da reinfahren, ist mein Auto zu lang. Das ist smart, meine Sache. Also, aber dann könnt ihr mich jetzt auch verkaufen. Ja, eben. Ja, jetzt wehre ich mich mit aller Gewalt. Nee. Das kriegt doch kein Mensch. Jede Ziege, aber kein Mensch. Aber ich finde es lustig. So lang. So viel. Also nicht auch so viel. Wenn du so machst. Es ist so viel, 20 Zentimeter. Was? Das wäre deine Technik. Bei meinem Auto kann man den nicht abbauen, das gehört zum Auto. Ihr habt vielleicht eine Stange. Stoßstange. Diese Frauen haben keine Ahnung von Stoßstangen. Steuerstangen, Getriebestangen. Kannst du das Auto gegen Diesel eintauschen? Gegen was? Kann ich dich reiten? Eine Ente würde ich vielleicht noch reinpassen. Ente passt rein. Wer will so einen Scheiß schon fahren? Dann lieber Ente. Da ist man nach allen Seiten offen. Golf passt gerade rein. Aber dann bin ich wieder mit Steppdecke da. Du weißt, was man ablehnt, das kriegt man an. Demnächst habe ich eine Freundin mit Steppdecke. Und ein Golf Cabrio. Ja. Hier, keiner mag mich hier, ich weiß das. So Nagel sein. So wird man gesteinigt. Du kannst gehen, das Auto kann. So geben sie es einem zurück. Man probiert sein Bestes hier, aber was kriegt man zurück? Golf Cabrio. Ja, du brauchst ja nur Fleisch für die Wölfe. Nur Fleisch für die Wölfe? Irgendwo ist ja immer Fleisch rein. Da kommen natürlich die Wölfe. Das Biest kommt raus und dann darf ich mich nicht wundern, dass es anfängt zu beißen. Ja. So, er beißt ja nicht, er will das spielen. Dann geht's los. Hier, wir wollen das spielen. Jetzt. Das ist der Wolf, der Kreide gefressen hat. Wir wollen ja nur spielen. Ich will doch nur deinen Arm haben, ist doch nicht so cool. Das hab ich nicht so. Ist da einer, der will, was hat? Die Frau sagt, ich will doch nur dein Herz, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, die Werwolf. Ah ja. Yeah. Die Werwölfin ist noch die Schlimmste. Nee. Also hast keine Chance. Wenn du da landest, dann landest du da. Mit zu kleiner Garage. Das kann man jetzt auch irgendwie anders noch. Wurde schon. Das wurde schon? Was, bieten sich jetzt andere Garagen an, oder was? Die haben immer Platz. Ja, die sprechen jetzt in fremden Zungen. Das ist wie die Jünger nach Pfingsten. Das nennt man Pfingstochse, der macht den immer noch. Keine Kuh versteht mehr. Du bläst doch noch in den Blut. Welche Glut? Ja, die. Du Gluterich? Du bist kein Wüterich und Glüterich, oder was? Siehst du, da hat sich wieder einer frisch gemacht. Wir haben euch ganz zugehört. Das war geflüstert. Wenn das geflüstert war, dann will ich nicht schweigen. Dann möchte ich euch nicht schweigen hören. Was? Sie ist aufgenommen. Norddeutscher Heringssalat. Ja, du warst wieder nicht da. Die wollten wissen, wer Hamann war. Ja, soll ich was dazu sagen? Ja, Gundula. Gundula. Warte noch ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Ja, das habe ich eben schon gesagt. Aber so weit waren wir schon. Hamann war einer, der Jungs liebte und sie dann gerne verspeiste. Also keine Gefahr für dich. Ja, du lebst völlig ungefährlich. Das ist, was Hamann angeht. Ja, das zumindest. Aber vielleicht kommt Hamann. Der stand nicht auf Mädchenfleisch. Karuska. So, irgendwas anderes noch? Zu guter Letzt noch irgendwas Wertvolles? Das kannst du nicht sagen. Ich habe dich jetzt gar nicht mehr gemeint. Das wäre jetzt auch zu viel verlangt. Ja, aus der. Ihr seid aus der Frankfurter Gegend? Nee, wo war das? Wo? Pfalz. Pfalz. Falls ihr jetzt hier seid, habt ihr vielleicht. Pfalz. Rheinland-Pfalz. Falls noch irgendwas zu sagen gibt. Ich bin eingewandert. Du bist eingewandert. Schwäbin. Schwäbin. Auch bei Nähe von Stuttgart oder so. Aber ich habe es heute erst gehört, was du gesagt hast. Hätte ich dir jetzt erst verraten. Nenn mal die Dolchstoßlegende. Er hat neulich jemand getroffen und wenn er das doch hören müsse. Dann hat er mich vorgestellt. Ja. Den habe ich aus dem Schwarzwald und dann fällt er zu dem. Ja, heutzutage kriegt man alles. Schwab-Katalog oder was? Heiliges Blechle. Genau. Stand schon in der Bibel, eine Dürre wird kommen. Ja. Ja. Also macht ihr auch. Das da glaubt jedermann dran. Eine Dürre wird kommen. Bis dahin trinken wir noch ein bisschen. Ich immer doppelt. Also trinken wir noch so viel jetzt, wie wir können, damit die Dürre dann hinterher. Gut. Gut. Vielleicht habe ich morgen noch was. Ja, ich habe ja nur einen Fragler nur. Oh, vorsichtige Anfrage. Schwipsch. Ja, noch aus dieser Ecke. Bevor die. Was kommt auf den Grill? Nix? Wird nix gegrillt? Ich dachte, ihr wolltet hier grillen. Nur grillen im Garten, ne? Na gut. Bevor der Sekt aufgemacht wird wieder. Oder Wein diesmal. Auch Sekt? Und Bier. Und Bier. Kabir. Für die Sufis. Für die Sufis. Weißt du, ein, zwei Sufi. Aber die Vergangenheit ist Sufi. Das ist die Lindenstern. Das ist die Lindenstern. Die ganzen Sufis haben sich in Bayern niedergelassen. Und dann machen sie diesen Schuhblättler, das ist der verkappte Darwisch-Tanz. Hauen sie immer gegenseitig eine in die Schnauze da. Trifft ja immer den richtigen. Bam, bam. Bam, bam. Und dann kann man der Rose wieder unter den Rock gucken. Weil das ist ja dieser schnelle Dreher da. Da weiß man, wer Holz vor der Hütte hat. Das ist ein erwartet, ja. Während die Leiter der Wirtschaft wurde wieder angefeuert. Fenstern wieder in. Rosi, lass das Fenster auf. Die meisten sind schon so desperat, die wohnen alle nur im ersten Stock. Oder im Erdgeschoss. Meistens Erdgeschoss, aber es hilft auch nichts. Für die Trittleitern. Für die Schemel. Für den Dämel. Zwerchfellübung. Ja, Gudula. Da kommt der Yoga-Fürst. Ohne Yoga kommst du bei mir nicht rein. Kommst du noch mit gestreckten Beinen an deine Zehen? Nein, dann kommst du bei mir nicht rein. Zweimal Leg und dann einmal Leg. Ich will einen mit gesundem Kreuz. Ja, wenn ihr keine Fragen habt, ihr kennt mich. Ich amüsiere mich auch ohne. Es sind Zugaben. Was? Du hast schon so viele Minuten zum Abkommen. Abkommen? Das kostet alles extra. Du kannst den nächsten Tag ausfallen lassen. Du brauchst ja nicht kommen. So. Keine Fragen mehr aus Nieder- oder Oberbayern oder Pfalz. Wie heißt dich? Ah, Haselnuss? Schwarzwald ist. Nee. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun ist der Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich. Schwarzbraun soll mein Mädel sein. Schwarzbraun so wie ich. Das ist Heino. Aus dem Schwarzwald. Ist doch das Schwarzwaldmädel. Was? Nein, das Lied kommt von da. Man kann es ja trotzdem singen. Aber er ist sich doch nicht schwarzbraun, so wie ich am Schluss, oder? Doch. Ja? Nein. Deswegen hat er die Sonnenbrille auf. Er ist ein Erleuchteter. Er kann die Sonne nicht mehr sehen. oder sowas. Ich weiß gar nicht. Dann wird das schon angemacht, das Handy. Na gut. Dann auf zum Bier.